Der rasende Ajas, Teil 2. Der Chor, Strophe. Vor Freude schaudrig, hoch in Wonne flieg ich auf. O Lust, Pan, Pan, Pan, Pan, schreitend das Meer hindurch, vom Felshaupte Kylenes, dem Schnee umstürmten, herab erschein uns, Fürst, Anführer der Götterreigen, Tänze, nysische, gnosische, selbstersonnene, mir gesellt zu schlingen. Heute gelüstet uns nach Reigen, schwinge dich über des Ikaros Flut heran, o Fürst Apollon, o Delia, komm sichtbar, o dass du stets gnädig um uns verweiltest. Gegenstrophe. Denn Ares nahm vom Auge mir den finstern Gram. O Lust, nun darf wieder, o Zeus, das Licht glanzvoll strahlender Tage den Meer durch eilenden Schiffen nahen, weil, der Qualen vergessend, Ajas wieder würdige Opfer bringt, nach altheiligem Brauch die Götter ehrend. Alles verzehrt die Macht der Zeiten, und nichts nenn ich hinfort unerhört, da wieder hoffen Ajas sich wandte vom Groll, vom Streit, der ihn entflammt wieder den Stamm des Atreus. Ein Bote, der Chor, der Bote. Ihr Männer, erst die frohe Kunde meld ich euch. Soeben langte Teukros an von Mysias Felshöhen. Als er mittenhin zum Lager kam, verhöhnten alle Krieger ihn aus einem Mund. Denn als sie fern ihn kommen sahen, umstanden ihn die Kecken rings in Kreisen, überhäuften ihn von allen Seiten allzumal mit Schmähungen, den Bruder ihn des Tollen, der dem Freundesheer nachstelle, scheltend. Nichts verhindre, riefen sie, dass er zerschellt von Steinen starb in grausem Tod. So kam es dahin endlich, daß in ihrer Hand die nackten Schwerter blitzend aus der Scheide flohn. Doch ward der Hader angelangt am äußersten besänftigt durch der Greise mild versöhnend Wort. Wo treff ich Ajas aber, ihm das kund zu tun? Denn alles muß den Herren doch gemeldet sein. Der Chor. Du findest ihn nicht innen, eben ging er fort, denn neue Plane gab ihm ein der neue Sinn. Der Bote. O Leid, zu säumig hat uns also, der uns dieses Wegs herschickt, gesendet, oder ich war säumig wohl. Der Chor. Was ist verloren, das zu tun hier nötig war? Der Bote. Den Mann gebietet Teukros aus dem Zelte nicht herauszulassen, ehe er selbst zur Stelle sei. Der Chor. Fort aber ist er umgewandt zum heilsamsten Entschluss. Zu sühnen trachtet er der Götter Zorn. Der Bote. Voll arger Torheit sind die Worte, die du sprichst, wenn anders Kalchas wohlbedacht Wahrheit enthüllt. Der Chor. Was sagte dieser? Was vernahmst du selbst davon? Der Bote. So viel vernahm ich und befand mich selber dort. Vom Kreis der Fürsten, der vereint im Rate saß, ging Kalchas seitwärts und von Atreus Söhnen fern. Er fügte freundlich seine Hand in Teukros Hand und mahnte dringend, dass er noch an diesem Tag, der heute leuchtet, im Gezelt mit aller List zurück den Ajas halte, dass er nicht heraus ihn lasse, woll er förder ihn noch lebend schaun. Denn heut, an diesem Tage nur, verfolgt den Mann der Zorn der hohen Pallas, wie der Seher spricht. Denn ungeschlachte Leiber, übermütige, stürzt eine Gottheit schwer hinab in Missgeschick. So sprach der Weise, wenn ein Mensch in menschlicher Natur erschaffen, höher als ein Mensch sich dünkt. Doch er bewies sich aus der Heimat ziehend schon als unverständig bei des Vaters weisem Wort, denn dieser rief ihm warnend zu: Sohn, strebe mir im Kampfe Sieger, aber stets mit Gott zu sein. Und er versetzte prahlerisch voll Unverstand: Mit Göttern, Vater, mag sogar der Nichtige den Sieg erringen, aber ich vertraue fest, erstreiten werd ich diesen Ruhm auch ohne sie. So prahlt er übermütig, dann ein andermal, als ihn die hohe Pallas einst ermunterte, die blut'ge Hand zu wenden auf des Feindes Haupt, erwidert er das unerhörte, kühne Wort: Den andern Herren bleibe nah in Argos Heer, niemals, wo wir stehen, bricht hindurch der Sturm der Schlacht. Durch solche Reden weckt er sich den schweren Zorn der Göttin, weil er Höheres sann, als Menschen ziemt. Doch bleibt er lebend diesen Tag, dann möchten wir vielleicht mit Götterhülfe noch ihm Retter sein. So sprach der Seher, und sogleich vom Rat hinweg schickt Teukros mich mit dieser Weisung her zu dir, sein Wohl zu wahren. Aber wenn der Mann entweicht, dann ist's um ihn geschehen, spricht der Seher wahr. Der Chor: Thekmesser, Kind des Schmerzens, Unglückselige, o komm und sieh den Boten, was uns dieser sagt, das schneidet tief ins Leben, dass die Freude flieht. Thekmesser, die Vorigen. Thekmesser: Was störet ihr mich, Arme, die sich kaum erholt vom schweren Leide, wieder auf von meinem Sitz? Der Chor: Vernimm von diesem Manne, welch ein neues Leid er uns von Ajas meldet, das mich tief betrübt. Thekmesser: Weh mir, o Mann, was bringst du? Wär's um uns geschehn? Der Bote: Ich weiß von deinem Leide nichts, um Ajas nur, wofern er außen weilet, muß mir bange sein. Thekmesser: Wohl ist er außen, Schmerz erweckt mir, was du sagst. Der Bote: Befehlen lässt euch Teukros, dass ihr ihn im Raum des Zeltes halten, nicht allein fortlassen sollt. Thekmesser: Wo weilet Teukros, und wozu gebot er dies? Der Bote: Bald wird er hier erscheinen, doch befürchtet er, dass dieser Gang dem Ajas unheilbringend sei. Thekmesser: Ich arme, weh mir, und von wem erfuhr er das? Der Bote: Vom Seher, Thestors Sohne, der ihm offenbart, dass dieser Tag ihm Leben oder Tod verhängt. Thekmesser: Weh, Freunde, wendet solchen Drang der Not mir ab und eilet, ihr, das Teukros ungesäumt erscheint, ihr, nach des Ostes Tälern, ihr, zum Niedergang gewandt, erspäht mir Ajas unheilvollen Pfad, denn nun erkenn ich, dass er mich getäuscht, der Mann, aus seiner alten Liebe mich verstoßen hat. Weh, was beginn ich, Knabe? Rasten darf ich nicht, nein, selber will ich gehen auch, wohin ich kann. Fort, eilet, seid nicht müßig, Zeit ist nicht zu ruhn, wer einen Mann will retten, der zu sterben eilt. Der Chor. Ich bin bereit, und nicht im Worte zeig ich's nur. Die rasche Tat folgt, und der Fuß stürmt fort im Flug. Alle ab. Die Szene verändert sich. Einsame, waldige Gegend am Meergestade. Ajas tritt auf und steckt sein Schwert mit dem Griffe in die Erde. Ajas. Da steht der Mordstahl, meine Brust am sichersten zu treffen, wenn mir Muße noch zum Prüfen blieb, die Gabe Hektors, der im Fremdlingsvolke mir verhaßt vor allen und zu sehen ein Greuel war. In Feindeserde steht er hier im Troerland, am Steine frisch geschliffen, der das Eisen schärft. Wohl zugerichtet hab ich ihn und eingebohrt, den treusten Helfer meiner Brust zu jähem Tod. So wär ich wohl bereitet, und nun leihe du, o Zeus, vor allen Hülfe mir, wie's billig ist. Doch nicht um große Gaben fleh ich, Herr, dich an, nur einen Boten sende, der das Trauerwort zu Teukros bringe, dass er mich zuerst erhebt, nachdem ich sank in dieses blutgetränkte Schwert, auf das der Feinde keiner mich zuvor erspäht und Vögeln oder Hunden hin zum Raube wirft. Nur dieses eine fleh ich, Zeus, auch ruf ich dir, dem Totenführer Hermes, bette du mich sanft, nachdem ich raschen Sprunges ohne Zuckungen den Mörderstahl in meine Seiten eingebohrt. Als Helferinnen ruf ich an die ewigen Jungfrauen, die ewig alle Not der Erde schauen, die hehren Rachgöttinnen, die weit schreitend nahen, zu sehen, wie Atreus' Söhne schnöd mich mordeten. O mögt ihr schlimm die Schlimmen Allverderblichen mit euch entraffen, wie sie mich vom eignen Schwert hinsinken sehen, mögen sie gemordet selbst von ihres eignen Stammes Hand zugrunde gehen. Ja, kommt, Erinnen, Rache schwer, mit schnellem Schritt, übt keine Schonung, sättigt euch am ganzen Heer. Du, der am hohen Himmel hin den Wagen führt, erblickst du meiner Ahnen Land, o Helios, so ziehe schnell die goldgesäumten Zügel an und meine Qualen melde dort und meinen Tod dem greisen Vater und der armen Pflegerin, die Jammervolle, wenn sie diese Kunde hört. Füllt wohl mit lautem Klageruf die ganze Stadt. Doch gilt es nicht ein tatenloses Trauern hier, nein, angegriffen sei das Werk in raschem Mut. O Tod, erscheine, wend auf mich den Blick. Doch dich begrüß ich drunten noch, mit dir vereint. Dich aber, lichten Tages Glanz, der heute strahlt, und Helios, den Wagenlenker, ruf ich an zum letzten Male, künftighin nie wieder mehr. O Licht, o Heimaterde, dich geweihtes Land von Salamis, o meines Vaterherdes Sitz, dich, Burg Athenes, dich Geschlecht mit mir genährt, euch Flüsse hier und Quellen euch, ihr troischen Gefilde, ruf ich, meine Pfleger, lebet wohl. Dies Wort, sein allerletztes, ruft euch Ajas zu. Das andre sag ich jenen dort in Hades Haus. Er tritt hinter das Gebüsch und stürzt sich in sein Schwert. Der Chor. Er tritt nacheinander in zwei Halbchören von zwei entgegengesetzten Seiten ein. Der erste Halbchor. Der Mühe schafft die Mühe Mühe. Wo, wo, wo betrat ich nicht den Pfad, und nirgendwo beut sichre Kunde mir ein Ort. Vernimm, wieder hör ich einen Schall. Der zweite Halbchor, eintretend. Wir sind es, wir Genossen eurer Meeresfahrt. Der erste Halbchor. Wie steht es? Der zweite Halbchor. Des Lagers Abendseite hab ich ganz durchspäht. Der erste Halbchor. Und fandst du? Der zweite Halbchor. Mühsal die Menge, für das Auge weiter nichts. Der erste Halbchor. Auch mir, gewendet nach der Morgensonne Bahn, hat sich von Ajas nirgend eine Spur gezeigt. Der ganze Chor. Strophe. O wer tut es kund? Ist es ein Fischer, der sich mühselig härmt bei schlaflosem Fang? Ist es der Göttinnen eine von Olympos Höhn? Oder ein flutender Bosporosstrom, die, wo den unmutschweren Mann irren, gesehen? Ach, wer sagt es uns, traurig wohl, dass ich in langen Mühen umherschweifend ihn nirgend fand, glücklichen Laufes froh, und nirgend sah des sinnberaubten Mannes Spur. Thekmesser hinter der Szene. O weh, weh mir! Der Chor. Ha, wessen Ruf so nahe schallt vom Haine her? Thekmesser. Ich Unselige! Der Chor. Es ist die arme, mit dem Speer errungne Braut, Thekmesser, die versunken klagt in solchem Leid. Thekmesser. Hervortretend. Ich bin dahin verloren, bin des Todes Raub. Der Chor. Was ist es? Thekmesser. Hier liegt er, eben erst entseelt in seinem Blut, Ajas, ins tief verborgene Schwert hineingestürzt. Der Chor. Weh mir der Heimfahrt, weh, weh, weh mir, du mordetest, Herrscher, deinen Schiffsfreund, Unseliger, weh dir, unglücklich Weib. Thekmesser, wohl ziemt es, ach, zu rufen bei so bitterem Leid. Der Chor, mit wessen Hand tat's der Unglückselige? Thekmesser, mit eignen Händen, offenbar, ihn zeigt der Tat das Schwert, in das er stürzte, das im Boden starrt. Der Chor. Wehe, mein Irrwahn, weh, allein sankst du hin, vom Freund unbewacht, und ich, so ganz verblendet, so ganz wie betäubt, versäumte dich. Wo liegst du, wo, du mit dem eisernen Sinne, der Mann unseliges Namens? Thekmesser. Kein Auge schau ihn, nein, In dies umhüllende Gewand verbergen will ich ihn, weil keiner, auch der Freunde keiner, diesen Anblick trüge, wie zum Haupt empor aus dunkler Wunde, die er selbst sich mörderisch geschlagen, strömt das schwarze Blut. Weh, was beginn ich? Welcher Freund erhebt dich? Wo ist Teukros? Käm er eben heim, er käme recht, dass er den toten Bruder mit bestattete. Ach, armer Ajas, welch ein Held, welch herbes Los fiel dir, der lauten Klagen selbst des Feindes wert. Der Chor, Gegenstrophe. Verhängt also war's, verhängt, armer dir, Mann mit dem starren Sinn, endlich das grause Los ewiger Mühn zu vollenden. Ach, solches Leid hast du mit Seufzen mir stets geklagt, bei Tag und Nacht in wildem Mut, grollend des Atreus Stamm, schweren Ingrimmes voll. Ja, maßloses Unheil regt auf mit Macht jener Tag, als die Gewaltigen den Streit erhoben um Achilleus goldne Wehr. Thekmesser, o weh, weh mir! Der Chor, zum Herzen tief, ich weiß es, dringt ein großer Schmerz. Thekmesser, o weh, weh mir! Der Chor, mich wundert nicht dein wiederholter Weheruf, nachdem dir eben solcher Freund entrissen ward. Thekmesser, du kannst den Schmerz begreifen, ich empfind ihn schwer. Der Chor, wir glauben's. Thekmesser, ach, welchem Sklavenjoche gehen wir, o Kind, entgegen? Welche Späher setzt man uns zur Hut? Der Chor, wehe, der zwei Feldherrn unnennbaren Frevel berührst du, die gefühllos dies Leiden schauen, doch ein Gott wend es ab. Thekmesser, nicht also stünd es, wollten's so die Götter nicht. Der Chor, wohl überschwer häuften sie des Jammers Last. Thekmesser, ja, solchen Fluch hat Pallas ausgesät, des Zeus grauenvolle Tochter, um Odysseus willen nur. Der Chor, düsteren Ingrims voll, alles zu wagen kühn, verlacht dieser, ha, mit lautem Hohngelächter den wütenden Schmerz des Mannes, und mit ihm, weh, freuen sich, hören sie das, die Söhne des Atreus. Thekmesser, sie mögen lachen, mögen sich an seinem Leid erfreuen, weckt er lebend auch ihr Sehnen nicht, den Toten ruft wohl ihre Klag in Kampfesnot. Nie mag ein Gutja, welches er in Händen hält, der Tor erkennen, bis es ihm entwunden ist. Mir ist sein Scheiden bitter, ihnen süße Lust, ihm selbst erfreulich, denn wonach er sich gesehnt, er hat's errungen, seiner Wünsche Ziel den Tod. Was also mag sich über ihn ihr Spott ergehn? Den Göttern starb er, ihnen nimmer, nimmermehr. Drum höhn Odysseus immerhin mit eitlem Hohn, denn keinen Ajas gibt es mehr für sie. Doch mir, mir ließ er scheidend Jammer nur und Gram zurück. Teukros hinter der Szene, o weh, weh mir! Der Chor, halt ein, mir dünkt, ich hörte Teukros Stimme da mit lauter Klage, wie sie stimmt zu diesem Leid. Teukros, die vorigen, Teukros, geliebter Ajas Auge, mir so nah verwandt, so hast du denn vollendet, wie die Sage herrscht? Der Chor, Er hat geendet, Teukros, zweifle nicht daran. Teukros, dann wehe, weh mir Armen, um mein schweres Los. Der Chor, bei solchen Schrecken, Teukros, ach, ich Unglückseliger. Der Chor, ziemt herbe Klage, Teukros, weh, verhängnisschweres Leid. Der Chor, zu schwer, o Teukros, Teukros, wehe mir, doch sagt mir an, sein Knabe, wo weilt dieser mir im Troerland? Der Chor, verlassen bei den Zelten, Teukros, zu Tegmessa, führ ihn ungesäumt hieher, den Armen, dass der Feinde keiner ihn wegraube, wie der fernen Löwin, junge Brut, auf Eile, sei nicht lässig, der Gestorbenen nach ihrem Fall zu spotten, liebt ein jeglicher. Tegmessa ab, Teukros, der Chor, der Chor. Und lebend noch, o Teukros, hat der Mann für ihn zu sorgen dir empfohlen, wie du jetzo tust. Teukros, den verhüllten Leichnam erblickend. O schwerer Anblick, mir der unglückseligste von allen, die mein Auge je zuvor gesehen. O Weg, von allen Wegen mir am schmerzlichsten, die Brust beklemmend, welchen ich jetzt eben ging, geliebter Ajas, als ich dein Geschick erfuhr und deine Spuren rasch verfolgt und spähend fand, denn eine jähe Kunde, wie von einem Gott, durchscholl Achäas weites Heer, du seist dahin, ich, das vernehmend, seufzte still, obwohl entfernt, ich Armer, nun erblick ich's und vergeh in Gram. Weh, weh, o komm, enthüll ihn, lass mich sehn mein ganzes Leid. Ein Diener enthüllt den Leichnam. Anblick des wilden Grausens, kühn verwegne Tat, welch bittern Kummer sähst du mir durch deinen Tod. Denn nun, wohin, zu welchen Menschen kann ich fliehen, nachdem ich dir im Leide niemals Hülfe bot? Wird Telamon, dein Vater wie der meine, mich mit holdem Auge liebevoll empfangen, wenn ich ohne dich erscheine? Was, er, dessen Blick sich auch im Glücke nie verklärt zur Heiterkeit, was wird er bargen, welchen Hohn verschweigt er mir? Ich sei der Bastard, aus der Feindesbeut erzielt, der dich dahin gegeben, feig aus zager Furcht, vielleicht aus Arglist, teurer Ajas, dass der einst dein Haus des Toten, deine Macht mein Erbe sei. So schilt der Alte mürrisch durch der Jahre Last, der leicht erzürnte, der um nichts in Streit entbrennt. Zuletzt verstoßen muß ich aus dem Lande fliehen, und Sklave heiß ich, der ich sonst ein Freier hieß. Dies wartet mein Zuhause, hier vor Troja sind mir viele feindlich, wenig, was mir Hülfe bringt, und dieses alles wurde mir durch deinen Tod. Weh, was beginn ich, wie entreiß ich deiner Brust dies blanke, scharfe, bittre Schwert, den Mörder, der dir, ach, den Tod gegeben, sieh, so mußte noch zuletzt im Tode Hektor dein Verderber sein. Der Leichnam ist indessen von dem Schwerte abgezogen, auf die Bühne gebracht und das Schwert neben ihn hingelegt worden. erwägt bei allen Göttern beider Menschen los, mit jenem Gurte, welchen Ajas ihm geschenkt, ward Hektor einst am Wagenbuge festgeschnürt und fortgerissen, bis das Leben ihm entfloh, und Ajas, der von Hektor diese Gab empfing, liegt nun von ihr in mörderischem Sturz entseelt. Hat nicht Erinys dieses Schwert aus Erz geformt, nicht Hades, grause Künstlerhand, den Gurt gewebt? Drum sag ich das, wie dieses, so auch alles sonst, der Götterrat stets wirke für die Sterblichen. Wem aber dies in seinem Sinne nicht gefällt, der bleibe seinem Glauben treu. Ich glaube dies, der Chor. Nicht säume länger Sinne, wie den Toten du im Grabe bergen, was du schnell erwidern willst, denn einen Feind erblick ich, und er kommt vielleicht, um unserer Not zu spotten, als ein arger Mann. Teukos, wer ist der Mann vom Heere, den du kommen siehst? Der Chor. Menelaos, dem zuliebe wir hierher geschifft. Teukos, ich seh's, er ist schon nahe, leicht erkennt man ihn. Menelaos, die vorigen. Menelaos, du, dir gebiet ich, dass du nicht den Toten hier zur Gruft bestattest, liegen lass ihn, wie er liegt. Teukos, was treibt dich aufzuwenden, solch vermessenes Wort? Menelaos, ich will es so, so will es der dem Heer gebeut. Teukos, so wirst du sagen, welcher Grund dich solches heißt. Menelaos, weil wir im Wahne, dass wir ihn den Danaern als Freund und Helfer zugeführt, ihn schlimmer noch, nach schlimmerem trachtend fanden, als die Phryger selbst ihn, der den Tod zudachte, Hellas ganzem Heer und nachts mit mordbewehrtem Stahl uns überfiel, und hätt ein Gott nicht solches Sturmes Glut gelöscht, traf uns dasselbe Missgeschick, das ihn ereilt. Schmachvollsten Todes lägen wir dahin gestreckt, er aber lebte. Jetzo hat sein Gott gewandt, daß wieder Schaf und Rinder ging der Rasende. Drum ist dem Heere keiner hier so groß an Macht, der seinen Leichnam ehrenvoll bestattete. Nein, hingeworfen auf den gelben Ufersand des Meeresvögeln lieg er da zu süßem Raub, nicht grolle denn in ungestümem Zornesmut, denn konnten wir ihn lebend auch nicht bändigen, des Toten sind wir sicher Herr. Ja, dir zum Trotz wird unser Arm ihn zwingen, denn im Leben lieh er meinen Worten nimmer da ein willig Ohr. Doch ist ein schlechter Bürger, wer als Bürger es verschmäht, zu hören auf das Wort der Herrschenden, denn weder mag im Staate je Gesetz und Recht in Kraft bestehen, wo die Furcht es nicht beschützt, noch wird ein Kriegsheer je gelenkt in weiser Zucht, hält nicht der Schrecken und die Scheu das Böse fern. Der Mann, und wär er riesengroß, bedenke stets, den Fall bereiten kann ihm auch ein kleines Weh. Denn wessen Brust inwohnen Furcht und Scham zugleich, von diesem wisse, dass er bald auf sicherer Bahn. Doch wo die Hof Pfad waltet und die böse Lust, die Stadt versinkt einst, ob ihr auch ein guter Wind die Segel schwellte, doch zuletzt im Meeresgrund. Nein, etwas Furcht auch hege man zu rechter Zeit und wähne niemand, tut er, was ihm Freude bringt, nicht auch zu büßen wieder, was ihm Schmerzen bringt. So gehen die Dinge wechselnd. Erst war Ajas Geist entflammt in Hoffart, nun bin ich voll hohen Muts, und dir bedeut ich, dass du nicht den Mann begräbst, denn ihn begrabend, gräbst du dir das eigne Grab. Der Chor. Menelaos, hast du weise Lehren aufgestellt, dann übe selbst an Toten keinen Übermut. Teukros. Nie, Männer, wundre ich über einen Mann mich mehr, der, niedrer Art entsprossen, sich durch Sünd entweiht, wenn, die sich rühmen, edler Art entstammt zu sein, so schwer in ihren Worten sich versündigen. Wohlan, noch einmal sag es, hast du wirklich ihn dem Argos Heer als Kampfgenossen zugeführt? Sprich, zog er nicht freiwillig als sein eigner Herr? Wo warest du sein Führer? Wo gebührte dir des Volkes Herrschaft, welches ihm von Haus gefolgt? Als Herrscher Spartas kamst du, nicht als unser Fürst. Dir wurde nirgend über ihn ein größeres Recht der Oberherrschaft, als es ihm ward über dich. Ja, pflichtig andern zogst du her, nicht Oberherr des Ganzen, dass dir Ajas unterworfen sei. Beherrsche, deren Herr du bist, und strafe sie mit stolzen Worten. Diesen Mann wärst du's mir auch, wärts auch der andere Führer, werd ich nach Gebühr im Grabe bergen, ohne Scheu vor deinem Wort. Denn deiner Frau zulieb zog er nicht zu Feld, gleich Abenteurern, die sich viel geschäftig mühen. Ihn trieb der Eidschwur, welchem er verpflichtet war, du nicht. Er ehrte nimmerdar den schwachen Mann. Deshalb enteile, rufe mehr Herolde noch, lass selbst den Feldherrn kommen, denn mich kümmert nicht dein eitler Lärm, solang du bleibest, der du bist. Der Chor. Auch solche Sprache lieb ich nicht im Ungemach, das harte Wort schmerzt immer, sei's auch ganz gerecht. Menelaos. Der Bogenschütze, seh ich, denkt nicht klein von sich. Teukros. Kein schmutzig Handwerk üb ich auch als meine Kunst. Menelaos. Groß würdst du prahlen, wäre dir ein Schild gegönnt. Teukros. Auch ohne Rüstung trotz ich dir in deiner Wehr. Menelaos. Ja, deine Zunge hegt erstaunlich hohen Mut. Teukros. Groß darf ja denken, wem das Recht zur Seite steht. Menelaos. Recht wäre, dass es meinem Mörder wohl ergeht. Teukros. Dein Mörder? Welches Wunder, du bist tot und lebst. Menelaos. Mich hat ein Gott gerettet, doch ihm bin ich tot. Teukros. So höhne nicht die Götter, die dich retteten. Menelaos. Ich lästre wohl der Götter hohe Satzungen. Teukros. Ja, wenn du herkommst und dein Grab den Toten wehrst. Menelaos. Wohl wehr ich's meinem Feinde, denn ihm ziemt es nicht. Teukros. Trat Ajas jemals wider dich als Feind heran? Menelaos, er hasste mich, ich wider ihn, das weißt du ja. Teukros, als Stimmenfälscher wurdest du von ihm erkannt. Menelaos, dies war die Schuld der Richter, nicht die meinige. Teukros, du magst mit Arglist heimlich wohl viel Arges tun. Menelaos, dies Wort bereitet einem noch Bekümmernis. Teukros, nicht größere, denk ich, als ich selbst bereiten kann. Menelaos, dir sag ich eines, diesem wird kein Grab gewährt. Teukros, und du vernimm dagegen, er erhält ein Grab. Menelaos, einst hab ich einen Mann gesehen, von Zunge kühn, der seine Schiffer bei dem Sturm zu segeln zwang, doch keinen Laut vorbrachte, wie des Sturmes Wut ihn mächtig fortriß, nein, im Mantel eingehüllt, von jedem Schiffsmann ungescheut sich treten ließ. So durfte dir und deinem ungestümen Mund ein großer Sturm aus kleiner Wolke hergesandt, in kurzem brausend, löschen dies vermessene Schrein. Teukros, ich aber sah jüngst einen Mann voll Albernheit, der stolz in seines nächsten Not sich brüstete, und ihn gewahrt ein anderer, der mir ähnlich war und gleiches Sinnes. Dieser rief das Wort ihm zu, Mensch, dass du keinen Frevel an den Toten übst, denn tust du dies, so wisse, dass Unheil dir droht. So trat er warnend an den armen Mann heran, und diesen seh ich, und es ist, ich glaube so, kein anderer als du selber, sprach ich rätselhaft. Menelaos, ich gehe, Schmach, ja wäre mir's, erführe man's, wollt ich mit Worten strafen, wenn ich zwingen kann. Teukros, ja gehe, mir auch wäre das die höchste Schmach, des Toren Wort zu achten, der so nichtig schwatzt. Menelaos geht ab. Teukros, der Chor. Von gewaltiger Zwietracht hebt sich ein Streit, aufspute dich, Teukros, wie du vermagst, ein hohles Gewölb ihm zu rüsten, worin als ewiges Mal zum Gedächtnis der Welt das geräumige Grab ihn umschließe. Tegmessa mit Eurysakes, die vorigen, Teukros. Und sie zu rechter Stunde sind schon nahe dort des hingeschiedenen Mannes Sohn und sein Gemahl, des toten Grab des Jammervollen einzuweihen. Komm her, o Knabe, näher tritt, als Flehender berühre deinen Vater, der dir Leben gab. Sitz hier in seinem Schutze, nimm in deiner Hand mein Haar und deiner Mutter Haar und deines auch, als Pfand der frommen Bitte. Wenn ein Mann des Heers von diesem Toten mit Gewalt dich reißen will, er sterbe schlimm, der Schlimme, grablos, fern, verbannt, mit allen Wurzeln seines Stamms hinweggemäht, so wie ich eben dieses Haar herunterschnitt. Ihn, Söhnchen, fasse, halte fest, und keiner soll dich hier vertreiben. Schmieg an ihn dich kniend an. Ihr aber steht nicht Weibern gleich, zur Seite dort, als Männer schirmt ihn, bis ich wiederkomm und ihm ein Grab gerüstet, lässt es auch kein Mensch mir zu. Teukros geht ab. Tegmessa und Eurysakes sitzen zu beiden Seiten der Leiche. Tekmessa, der Chor, der Chor, erste Strophe. Endet es nie? O wann schließen sich uns endlich der lang irrenden Jahre Reihen, die mit niemals rastenden Mühn im Lanzengewühl allzeit uns treiben umher im öden, düsteren Troerland, unselige Schmach dem Volk Hellas. Erste Gegenstrophe. Wer er in Luft verweht, wer er in allbergendes Grabdunkel hinabversunken, jener Mann, der Hellas der allvertilgenden Wehr furchtbaren Brauch lehrte zuerst, o Mühen, gebärende Mühen, ach, er schuf ja den Menschen Unheil nur. Zweite Strophe. Ja, keinen blühenden Kranz, nimmer die Lust voller Pokal hat er gegönnt, uns zu genießen, noch lieblicher Festflötengetön, wehe dem Mann, noch den Genuss nächtlicher Minne. Die Lieb hat er mir, ach, entführt, und ich liege verlassen hier, und von reichlichem Taue stets trieft mir das Haar, einmal von dir, traurige Troja. Zweite Gegenstrophe. Wohl wieder nächtliches Grauen, wieder den Sturm feindlicher Wehr, war mir ein Schirm Ajas, der Held, einst. Nun hat ihn ein Gott grausam entrafft, wo mir, oh, wo wird mir hinfort lächeln die Freude? O könnt ich hin, wo waldig des Berges Haupt von Meerwogen umspült sich hebt, unter Sunions hohen Fels, heilige Stadt Athenes, dir Grüße zu senden. Teukros, zurückkommend, Agamemnon, die Vorigen, Teukros. Wohl kam ich eilend, weil ich Agamemnon hier, den Heeresfürsten, gegen uns herschreiten sah, und sicher löst er seinen Mund in schnödem Wort. Agamemnon, du wagst es, hör ich, solch vermessene Reden hier ausschüttend, straflos wieder uns dich aufzublähen, dich mein ich, Sohn des kriegsgefangenen Weibes, dich trauen, hätte dich ein edler Mutterschoß gepflegt, groß würdst du prahlen auf der Zehenspitze gehen, nun du so nichtig für ein Nichts den Toten dich voll Trotzes hobst und schwurest, nicht des Heeres, nicht der Flotte Fürsten, noch die deinen wären wir. Nein, selbst ein Heerfürst, wie du prahlst, zog Ajas aus. Von Sklaven das zu hören, ist's nicht arge Schmach? Von welchem Manne sprichst du so voll Übermut? Wo ging er oder stand er, da nicht ich erschien? Hat Argos Heer denn keine Männer außer ihm? Ein Kampf des Unheils war es, den wir dazumal dem Volk entboten um Achilleus Waffenschmuck, wenn Teukros seitdem überall uns Frevler schilt und ihr, auch überwunden, euch nie fügen wollt dem, was der Richter größere Zahl für recht erkannt, nein, immer schmähend uns verfolgt und in geheim auf uns den Stachel zucket, weil ihr unterlagt. Auf solchen Wegen aber wird wohl nimmermehr der weisen Satzung Dauer und Bestand gewährt, wenn wir verstoßen wollen, die mit Recht gesiegt und dem den Vortritt gönnen, der dahinten blieb. Dem muß man wehren, nicht die breiten Schultern, nicht die breiten Rücken schreiten hin auf sicherer Bahn. Die Klugen nur erringen überall den Sieg. Der Stier mit starken Seiten geht, wenn auch gelenkt von schwacher Geißel, seinen Weg aufrecht dahin. Und dieses Zaubermittel seh ich bald an dich herangelangen, wenn du nicht Weisheit erwählst, du, der um einen Toten, um den Schatten sich so mutig aufbläht und so frei die Zunge rührt. Nie wirst du klüger, weißt du nicht, woher du stammst, und führst du nicht uns einen freien Mann daher, der hier vor uns in deinem Namen Rede steht? Denn deine Reden hör ich nun nicht länger an, der Fremdlingszunge hab ich nie mein Ohr geliehen. Der Chor. O lerntet ihr doch beide weisen Sinnes sein, nichts anderes kann ich raten, das euch besser sei. Teukros, weh, wie zerrinnt dem Toten doch bei Sterblichen der Dank so flüchtig und bewährt sich ungetreu, wenn dieser Mann hier deiner auch in kurzem Wort nicht mehr gedenkt, mein Ajas, er, für den du oft dein Leben bietend mühevoll im Kampfe rangst, zerstoben, weggeworfen, schwand dies alles nun, du, der du jetzt so vieles unnütz, eitle sprachst, gedenkst du daran nimmermehr, wie dieser euch, als ihr im Wall des Lagers eingeschlossen ward und schon vernichtet, alle nach verlorner Schlacht allein erschien als Retter, da die Glut bereits auf hohen Ruderbänken um die Schiffe rings in Flammen aufschlug und hindurch die Gräben schon sich Hektor hoch auf eure Schiffsverdecke schwang? Wer wehrte dieses? Tat es nicht derselbe Mann, der, sagst du, nirgends dir gesellt zum Kampfe schritt? Und dünkte solches, als er's tat, euch nicht gerecht, dann als mit Hektor er allein den Kampf bestand, vom Los erkoren, nicht von euch dazu bestellt, da warf er nicht ein trügerisches Los hinein, den feuchten Erdkloß, nein, ein Los, das gleich zuerst aus buschigem Helme springen sollt in leichtem Sprung. Er war es, der euch dieses tat, und ich mit ihm, der Knecht, entsprossen aus der fremden Mutter Schoß. Mit welcher Stirne rufst du das, Unseliger, denn weißt du nicht, dass deines Vaters Vater auch der alte Pelops ein Barbar, ein Phryker war, dass dessen Sohn dein Vater Atreus Bösewicht als Mahl dem Bruder seine Kinder vorgesetzt, du selber sprossest aus dem Schoß der Kreterin, die dort der eigne Vater, der beim Buhlen sie betraf, den stummen Fischen hin zum Raube warf. Solch einer, schmähst du solchen Stamm, dem ich entspross? Ich bin des edlen Vaters Sohn, des Telamon, dem, als der erste Siegeslohn in Argos Heer, sich meine Mutter anvermählt, Laomedons des Königs echte Tochter, ihm gewährte sie Alkmenes Sohn, als auserlesnen Kriegesdank, solch edler Art von edlem Paare stamm ich her und sollte schänden lassen mein verwandtes Blut ihn, den du jetzt in solche bittre Not versenkt, grablos hinauswirfst und es ohne Scham bekennst? Nein, sei versichert, werfet ihr den Mann hinaus, so werft ihr uns auch drei zugleich hinaus mit ihm, denn offenbar ruhmvoller ist es mir, für ihn in heißem Kampf zu fallen, als für deine Frau zu sterben, oder, mein ich, für Menelaos Weib. Bedenke denn dein Bestes, nicht das meinige, denn so du mich verletzest, wirst du lieber feig dereinst erscheinen wollen, als beherzt an mir. Odysseus, die Vorigen, der Chor. O Fürst Odysseus, recht zur Zeit erscheinst du hier, wenn du den Streit versöhnen nicht entflammen willst. Odysseus, was ist es, Männer, denn entfernt vernahm ich schon das Schrein der Feldherrn bei des Helden Leiche hier. Agamemnon, und mußt ich denn nicht eben Schmach der schnödsten Art, o Fürst Odysseus, hören von dem Manne da? Odysseus, und welche Nachsicht hab ich wohl für einen Mann, der schlimmer Rede böses Wort entgegensetzt? Agamemnon, er hörte Schnödes, denn er tat mir Schnödes an. Odysseus, und was begann er Arges, das dir kränkend war? Agamemnon, nicht lassen will er ohne Grab den Toten dort, nein, mir zum Trotze sagt er, ihn beerdigen. Odysseus, vergönnst du wohl dem Freunde, wenn er Wahres spricht, nicht minder dein Genosse, denn zuvor zu sein? Agamemnon, sprich immer, töricht wär ich sonst, und achte ja als meiner Freunde besten dich in Argos her. Odysseus, so höre denn, bei allen Göttern lass den Mann nicht ohne Grab hinwerfen, so fühllosen Sinns, auch lass dich niemals durch die Macht bewältigen zu solchem Hasse, dass du kühn das Recht zertrittst. Auch mich vor allen hasst er einst in Argos her, seitdem Achilleus Waffen ich als Preis gewann. Und dennoch möcht ich, war er auch mein bitterer Feind, ihn also nicht beschimpfen, dass ich leugnete, dass unter allen die Geschift vor Ilion er, außer Peleus großem Sohn, der Beste war. Drum wär es unrecht, wird er jetzt von dir beschimpft. Du würdest ihn nicht, aber wohl der Götterrecht in ihm verletzen. Frevel ist's, den edlen Mann zu schmähn im Tode, wenn wir ihn auch einst gehasst. Agamemnon, und du, Odysseus, streitest so für den mit mir? Odysseus, gewiß, ich hasst ihn, als der Hass noch schicklich war. Agamemnon, nicht auch dem toten Manne noch gebührt dein Hohn? Odysseus, Atride, nicht unedlen Vorteils freue dich. Agamemnon, wohl ist dem König fromm zu sein nicht eben leicht. Odysseus, doch leicht des Freundes weisem Rat zu huldigen. Agamemnon, der edle Mann muß hören auf der Herrscher Wort. Odysseus, lass ab, du herrschest, wenn du dich dem Freunde fügst. Agamemnon, Bedenke, welchem Manne du die Gunst erzeigst. Odysseus, mein Gegner war er, aber sonst ein edler Mann. Agamemnon, was muss ich hören? Ehrst du so den toten Feind? Odysseus, weit höher steht die Tugend als der Hass bei mir. Agamemnon, wer so gesinnt ist, heißt den Menschen wandelbar. Odysseus, traun, viele heut befreundet sind uns morgen Feind. Agamemnon, und solche Freunde lobst du, gehst nach ihnen aus? Odysseus, ich lobe nie den unversöhnlich starren Sinn. Agamemnon, uns beide stellst du heute noch als feige dar. Odysseus, nein, als gerechte Männer vor dem ganzen Volk. Agamemnon, ich soll gestatten, willst du, dass man ihn begräbt? Odysseus, ja, wahrlich, denn ich komme selbst an dieses Ziel. Agamemnon, wohl wirkt ein jeder immer, was ihm selber frommt. Odysseus, für wen zu wirken als für mich, geziemt mir mehr. Agamemnon, so werde dein denn diese Tat, nicht mein, genannt. Odysseus, stets wirst du edel heißen, handle, wie du willst. Agamemnon, wohlan, so sei versichert, ich erweise dir wohl größere Liebesdienste noch als diese Gunst. Doch jener sei dort oder hier, ich werd ihn stets gleich bitter hassen, tue du, was dir gefällt. Ab mit seinen Begleitern. Odysseus, Teukros, der Chor, der Chor. Wer sagt, Odysseus, dass in dir kein weiser Geist bei solcher Denkart wohne, wär ein arger Tor. Odysseus, und jetzt erklär ich Teukros dir, so sehr ich sonst sein Feind gewesen, bin ich nun des Mannes Freund. Mit euch bestatten will ich seine Leiche, will mit euch die Arbeit teilen und versäume nichts, womit die Besten ehren, muß der Sterbliche. Teukros, ich kann, Odysseus, bester Mann, in allem dich nur loben. Was ich nie gehofft, erfüllst du mir. Du warst des Mannes größter Feind in Argos Heer und jetzt allein sein Helfer, der nicht duldete, dem Toten lebend nahe, dass ihm Schmach geschah, als dieser Feldherr, dieser sinnberaubte Mann, herkam mit seinem Bruder und Gelüsten trug, ihn hinzuwerfen ohne Grab zu Schimpf und Hohn. Drum mög Olympos alter Gott, Erinnys auch die ewig Wache, Dike, die den Fluch erfüllt, die Schlimmen schlimm vertilgen, wie sie diesen Mann hinauszuwerfen dachten, voll unwürdiger Schmach. Doch wenn ich dir gestatte, Sohn des Latios, des greisen Vaters, dass du rührst an seine Gruft, bangt mir, dem Toten möchte das zuwider sein. Im andern sei mir Helfer, und wenn einen du vom Heere mitbringst, uns geschieht kein Leid damit. Für alles andere sorg ich selbst. Du, glaube mir, hast dich an uns als einen edlen Mann bewährt. Odysseus, ich hülfe willig, aber wenn dir unser Dienst nicht angenehm ist, geh ich, wie dein Wort gebeut, ab. Teukros, der Chor, Teukros, nun genug, denn schon hat lange die Zeit sich gedehnt, Ihr denn grabt eilig die Gruft, aufwühlend den Grund, ihr lasset die Glut am erhabenen Dreifuß lodern empor zu dem heiligen Bad, ihr anderen dann bringt aus dem Gezelt, der unter dem Schild ihn umhüllte, den Schmuck. Zu Eurysakes, und du, Sohn, schmiege, soweit dein Arm es vermag, liebreich an den Vater dich an und erheb ihn mit mir. Warm sprudelt ja noch ihm das dunkle Blut von den Adern empor. Auf, wer hier immer des Ajas Freund sich bekennt, er eil, er trete daher, sich im Dienste zu mühen um den edelsten Mann, denn edler erschien kein Sterblicher noch als Ajas, solang er im Licht war. Der Chor. Wohl viel mag schauen und im Schauen der Mensch ausspähen, doch eh er geschaut, weissagt kein Mensch die Geschicke der Zukunft.